3. Satzteile und Sätze als Wörter lernen. Sprechen Sie laut nach. Ist das richtig? Ist das richtig? Was ist das? Was ist das? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Lauter bitte. Lauter und langsamer bitte. Sprechen Sie bitte langsamer. Sprechen Sie bitte langsamer. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie bitte? Wie bitte? Das verstehe ich nicht. Was machst du? Hey, was machst du da? Was schreibst du? Was schreibst du da? Wo ist die Kreide? Wo ist die Kreide und wo ist der Schwamm?